Dann begrüße ich euch und Sie ganz herzlich zum letzten Programmpunkt der Tagung Theater, Realität, Realismus, nämlich zur Podiumsdiskussion, die überschrieben ist mit der Frage, gibt es einen neuen Realismus? Wir haben uns mehrere Sachen gedacht, warum wir zum Abschluss dieser Tagung eine Podiumsdiskussion machen wollen. Also es sitzen auf dem Podium einige der Mitorganisatorinnen dieser Tagung und wir dachten, es ist zum einen für die Leute, die so eine Tagung besuchen, interessant, was eigentlich für Diskussionen im Vorfeld von so einer Tagung gelaufen sind. Also wir haben uns tatsächlich im Juni ein Wochenende lang Zeit genommen und im Brandenburger Land uns in einem Rittergut eingeschlossen und haben da ein Wochenende lang sehr intensiv über Realismus und verschiedene Fragen, die damit zusammenhängen, darüber diskutiert. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich in unserem Zusammenhang ja, gewisse Differenzen aufgemacht haben, gewisse Probleme, wo wir dachten, es ist sinnvoll, da einige Punkte auch nochmal sozusagen dem Publikum zugänglich zu machen. Der andere Punkt ist natürlich, was Jakob auch vorhin schon gesagt hat, dass wir euch die Gelegenheit geben möchten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Das heißt, diese Podiumsdiskussion hat durchaus auch die Funktion, vielleicht nochmal zusammenfassend oder rückblickend bestimmte Sachen, die hier diskutiert worden sind, nochmal sozusagen auf den Punkt zu bringen und zu diskutieren. Ich stelle die Mitdiskutanten vor. Links neben mir sitzt Max Köhler. Max Köhler hat Philosophie und Sozialwissenschaften an der HU studiert und er studiert inzwischen den Master Philosophie an der FU hier in Berlin. Rechts neben mir sitzt Thomas Zimmer, er studiert ebenfalls an der FU und zwar Theater. Zimmermann geklaut. Zimmermann. Bei so einem Menschen-Podium kann man das Namen auch mal weglassen. Er studiert ebenfalls an der FU Theaterwissenschaft und Philosophie und er hat im Rahmen von P14 Theater an der Volksbühne gemacht. Und ganz rechts außen von mir sitzt Jakob Heiner. Er hat Literaturwissenschaft und Philosophie studiert oder ist gerade dabei, seinen Abschluss zu machen. Und er ist angehender Redakteur der Zeitschrift Theater der Zeit und auf seine Initiative ist maßgeblich die Organisierung dieser Tagung zustande gekommen. Wenn man sich jetzt so ein paar Gemeinsamkeiten auf diesem Podium vielleicht anschaut, jenseits dessen, dass hier nur Jungs sitzen, es gibt bei allen dreien auch einschließlich bei mir, ich stelle mich auch noch vor, mein Name ist Lukas Hohlfeld und ich habe auch Philosophie und Soziologie studiert und damit wird es schon deutlich, alle, die hier auf diesem Podium sitzen, haben irgendeinen Bezug zur Philosophie und ich denke, das wird dann in der Diskussion auch noch eine gewisse Rolle spielen, also inwiefern die Philosophie da einen Zugriff auf sozusagen Theater ermöglicht und inwiefern überhaupt Philosophie und Ästhetik miteinander zusammenhängen und eine weitere Gemeinsamkeit finde ich tatsächlich auch sehr interessant und die besteht darin, dass wir alle vier aus Weimar kommen und uns tatsächlich auch in Weimar kennengelernt haben. Und das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Sache zu merken, dass sich über sozusagen ganz viele Jahre hinweg da ein stetiger Diskussionszusammenhang ergeben hat, der auch aufrechterhalten geblieben ist, als wir nicht mehr sozusagen alle in derselben Stadt wohnen. Was man vielleicht dann so als Schmankerl noch mit dazu erzählen kann, ein Freund von uns, der das mitbekommen hat, dass wir alle Weimarer sind, hat gesagt, ja, das ist ja ganz klar, das ist die Fraktion, die Weimarer Klassik-Linke. Ja, zur Rollenverteilung auf diesem Podium gibt es vielleicht auch was zu sagen, weil es ursprünglich vorgesehen war, dass ich eigentlich mit zu den Diskutanten gehöre und Jakob hier sozusagen die Moderation übernommen hätte. Wir haben uns dagegen entschieden, deswegen, weil wir gemerkt haben, sozusagen, dass die Scheidungslinie oder das, wo es bei uns Differenzen gibt, dass da sozusagen Jakob eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist und deswegen haben wir uns dann umentschieden, dass Jakob sozusagen mit diskutiert. Ich hätte natürlich auch einiges zu sagen gehabt. Und vielleicht lässt sich es nicht vermeiden, dass ich dann vielleicht zwischendurch auch mal aus der Rolle der Moderation rausgehe und sozusagen mich mit in die Diskussion stürze. Es lohnt sich, wenn der Realismus bei dieser Tagung hier im Zentrum steht, tatsächlich vielleicht auch nochmal mit einer Begriffsdefinition zu beginnen und zu schauen, okay, was meinen wir, wenn wir Realismus sagen und was für eine Beziehung zur Wirklichkeit wird darin ausgedrückt oder was bedeutet das? Und ich nehme hier eine Definition von Bernd Stegemann hinzu, aus seinem Buch Lob des Realismus. Dort hat er geschrieben, alle künstlerischen Realismen waren sich in zwei Punkten einig. Es gibt eine Realität, und wir können versuchen, sie zu verstehen, Und es gibt eine künstlerische Erfahrung, die den Menschen ein gemeinsames Erleben ermöglicht, da sie momentweise davon befreit, ihr eigenes Leben als unverständliche Folge von Zufällen zu erleiden. Eine realistische Darstellung hilft, die Welt begreifen und sich ihre Veränderbarkeit vorstellen zu können. Also die Grundannahme, es gibt eine Realität und es gibt einen künstlerischen Zugriff auf diese Realität, eine künstlerische Verarbeitung oder Bearbeitung der Realität, das ist das Gemeinsame des Realismus. Daraus ergibt sich natürlich eine weitere Frage, was zeichnet dann diese Realität aus, von der wir sprechen? Und ich würde diese Frage ans Publikum geben, also ans Podium geben. Also was sind die Grundzüge der Realität, von der wir sprechen? Dann würde ich doch beginnen und ich denke, dass bei der Frage der Realität natürlich sehr zentral ist, sich bewusst zu machen, dass wir diesen Begriff der Realität, denke ich, mit dem wir operieren, dass der natürlich aus einer Traditionslinie kommt, die für mich auf jeden Fall der Hegel-Marxismus ist. Also die Annahme, dass es eine Totalität gibt, also dass die Realität mehr ist als nur Einzelheiten, also und natürlich in den Grundzügen auch nur verstanden werden kann, wenn man bereit ist, quasi in spekulativer Hinsicht über diese Einzelheiten hinauszugehen. Spekulativ meint dahingehend, diese Einzelheiten in einem Zusammenhang zu begreifen, also auch eine theoretische Konstruktion zu machen, also Begriffsarbeit zu machen und eben diesen Zusammenhang von Einzelheiten bestimmen zu können. Da ist natürlich die marxistische Analyse sehr wichtig, weil sie uns die Begriffe gibt, diesen Zusammenhang zu bestimmen als eine Totalität der Produktionsverhältnisse und vor allem aber auch der Widersprüche dieser Produktionsverhältnisse. Und ich denke, da würde ich sagen, ist für mich eigentlich zentral für den Begriff der Realität der Widerspruch, dass diese Realität selber von einem ganz entscheidenden Widerspruch geprägt ist, nämlich dem, dass die Produktionsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse wirklich eine Fessel irgendwie der Produktivkräfte sind und dass überhaupt auch destruktive Tendenzen innerhalb dieser Produktionsweise hervorruft und dass im Grunde genommen irgendwie das, was denkbar ist, das Mögliche, nämlich tatsächlich wie ein Leben wie in Reichtum zu führen, an dem sich die Individuen bilden können, im ganz materialistischen Sinne, indem sie die Mittel haben, ihr Leben zu gestalten. Dass das ist quasi die Möglichkeitsebene von Realität und eine Wirklichkeitsebene ist, dass irgendwie an diesem Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise tatsächlich doch einigermaßen viel Elend hervorgeht von Kriegen, Hunger, Massenarbeitslosigkeit und solchen Phänomenen. Also ich würde da als erstes sagen, wie die Realität selbst ist der Widerspruch und im Grunde genommen diesen Widerspruch zu erfahren, kann dann mit ästhetischen Mitteln möglich gemacht werden. Möchtest du? Ja, also das mit dem Widerspruch teile ich auf jeden Fall. Die Realität ist widersprüchlich, die Widersprüche sind auch real, aber darüber hinaus, dass sie real sind, sind sie auch sehr interessant und besonders auch interessant für die Kunst. Besonders für das Drama, denke ich, muss man sagen, und Jens Merler hat darauf hingewiesen, hat es erwähnt, also die Widersprüche sind für das Drama besonders eine notwendige, eigentlich ein prädestiniertes Material für diese Form. Das Drama braucht Kollision, Konflikt, Intrige und so weiter. Nun, ich habe schon gesagt, würde ich betonen, es handelt sich nicht um einen Widerspruch, sondern es gibt viele Widersprüche. Die Widersprüche unterscheiden sich voneinander und sie unterscheiden sich voneinander unter anderem auch dadurch, wie wichtig ihre Erkenntnis ist für die Erkenntnis des gesellschaftlichen Zusammenhangs. und für die Verortung seiner selbst in diesem Zusammenhang. Sie unterscheiden sich auch darin, wie interessant sie anmuten. Und sie unterscheiden sich zuletzt darin, dass es für die Kunst ja besonders interessant und ausschlaggebend, inwiefern und wie gut und mit welchen Mitteln sie darstellbar sind und gestaltbar sind. Gut, und was bedeutet dann Realismus? Ich würde sagen, Realismus bedeutet in diesem Zusammenhang oder hat den Anspruch, sollte den Anspruch haben, diejenigen Widersprüche, die am wichtigsten sind für die Erkenntnis von Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, auch interessant zu machen, dadurch, dass sie gestaltbar gemacht werden mit künstlerischen Mitteln. Und ja, insofern wäre auch die Diskussion über Realismus meines Erachtens zu verstehen als eine Diskussion eben über die Adäquatheit bestimmter Techniken zu diesen Zwecken. Ja, ihr wisst ja nun schon, dass wir sozusagen in gewisser Weise differente Ansichten haben. Also ich würde Jakob auf jeden Fall dahingehend zustimmen, dass Einigkeit darüber herrscht, dass es eine Realität gibt. Diese in gewisser Weise, also wie Stegemann ja auch schreibt, verstehbar ist oder versucht werden kann zu verstehen, und dass der Realismusbegriff eben an einer Tradition von Hegel herkommt über Marx, dann zu denjenigen, die hier im Verlauf der Konferenz auch diskutiert wurden, Lukács, Brecht, Adorno, aber einer wurde ausgespart, natürlich auch Bloch, verläuft. Und das aber, also gerade über die Expressionismusdebatte kann man das sehr gut nachverfolgen, extremer Streit darüber herrscht, wie diese Realität und wie sozusagen die zentralen Widersprüche zu fassen sind. Und ich würde auch teilen, dass sozusagen die Kategorie der Totalität äußerst zentral ist, es aber einen extremen Streit darüber gibt, wie die zu bewerten ist. Und ich sagen würde, dass dieser Streit in gewisser Weise die Begreifbarkeit der Totalität einschließt, also daraus folgend die Stellung zu ihr. Also geht es um eine Kritik der Totalität? Soll sie sozusagen, also wird der Kommunismus vorgestellt als eine Abschaffung der kapitalistischen Totalität oder als deren Fortführung im Hegelschen Sinne, Aufhebung, sozusagen Vernünftigwerdung? Und ich glaube, da gehen sozusagen die Einschätzungen extrem auseinander. Deswegen würde ich zum Beispiel auch dafür plädieren, den Realismusstreit immer in gewisser Weise historisch zu fassen. Also es gibt ein Beispiel, Heiner Müller konstatierte zum Beispiel, dass Versagen von Brechts Formarsenal vor der Wirklichkeit der DDR, weil es ausgehend von der Klassenlage und den Interessen des europäischen Proletariats vor der Revolution gebildet wurde. Die Revolution ist dann in der DDR, aber, also wie Müller polemisch sagt, nachdem die deutsche Arbeiterklasse im NS ihre größte Leistung vollbracht hat, eben genau nicht von dieser Klasse gemacht worden, sondern für diese Klasse. Und deswegen schreibt er sozusagen, diese Wirklichkeit ist mit den klassischen marxistischen Kategorien nicht zu greifen, sie schneiden ins Fleisch. Und Brechts Dramaturgie war zu weitmaschig für die Mikrostruktur der neuen Probleme. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich stellen muss in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit heute. Also inwiefern der Widerspruch zwischen beispielsweise Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die ich würde sagen, sogar stärker als Jakob, dass er sozusagen in einer Welt, die in einen verallgemeinerten Bürgerkrieg zwischen sozusagen den Abgehängten in der Peripherie zerfällt und einer Just-in-Time-Produktion für Personale, also personalisierte Waren zwischen für die noch Privilegierten, dass da dieser Widerspruch sozusagen bis ins Schreiende gesteigert. Also der ist eigentlich gar nicht mehr denkbar fast. Also so absurd ist es, was wir produzieren können und inwiefern die noch bestehenden Eigentumsverhältnisse die Verallgemeinerung des Reichtums behindern. Und da wäre eben die Frage, die Thomas sozusagen auch aufgeworfen hat, ob dieser Widerspruch für den Realismus heute oder für das, was vielleicht ein neuer Realismus sein könnte, ob die dann noch zentral ist oder ob man nicht tatsächlich irgendwie, weil sozusagen die Begreifbarkeit dieses Widerspruchs der Wirklichkeit, wo ich sagen würde, der existiert, eben schlimmer als je, ob das der Zugang sozusagen zu einer Wirklichkeit sein kann oder ob das heute vielleicht eher abgeschnitten ist. Also, wenn ich da vielleicht gleich reagieren darf, aber ich bin mir unsicher, ob zum Beispiel das, was dann Heiner Müller macht, irgendwie zu sagen, die marxistischen Kategorien greifen nicht mehr, ob das eigentlich ein richtiger Schluss ist, aus der, wie man tatsächlich irgendwie komplizierten Lage. Also ich sage mal erstmal, okay, dass Brecht in einer gewissen Zeit irgendwie seine Ästhetik entwickelt hat und auch also aus den Problemen dieser Zeit heraus, ist ganz richtig, aber er hat ja, glaube ich, gleichzeitig noch was anderes gemacht und das ist sehr interessant, nämlich er hat auch einen neuen Standard dahingehend gesetzt, was mit Drama, mit Theater möglich ist und auch, also nebenbei wirklich auch literarisch, finde ich, wie Brecht es gelingt, in einer gewissen Art und Weise auch mit sehr souverän, mit quasi einem Spannungsverhältnis auch von hoch und sag mal, irgendwie Volkssprache umzugehen und solche Dinge. Und was vielleicht auch wirklich wiederum verweist auf die starken politischen Konflikte seiner Zeit. Aber er hat eben auch etwas über seine Zeit hinaus gemacht, was dann ja in der Debatte in der DDR auch sehr, sehr deutlich wahrgenommen wurde. Also sowohl Hax zum Beispiel sagt, natürlich, also ein Fortgang von Brecht kann es nur Modus der Negation geben. Also das heißt, mit Brecht arbeiten heißt natürlich auch Brecht produktiv machen und auch Brecht negieren, bestimmt negieren. Ne? Da sind wir, glaube ich, schon bei einem zentralen Begriff. Was meint bestimmte Negation in quasi einem Fortgang irgendwie einer Entwicklung einer Ästhetik? Und Heiner Müller sagt nebenbei genau das Gleiche wie sagt er, irgendwie Brecht benutzen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat, ja. Und war das Hax, der sagte, Treue ist Verrat. Also bis quasi ein bisschen im Wortlaut ähnlich werden da wird da quasi ein Problem schon deutlich erkannt. Aber natürlich gibt es irgendwie indem man Brecht dann wiederum negiert, gibt es aber wiederum natürlich auch einen Fortgang nach Brecht. Quasi Brecht hat irgendwie eine neue Ausgangssituation geschaffen und das ist ja offensichtlich. Das ist ja selbst bis in die heutige Dramatik, die kann, also egal wie man zu Brecht steht, man mag ihn hassen, man mag ihn lieben, aber quasi die Neuerungen, die Brecht auch in die Dramatik eingebracht hat, sind in keiner Art und Weise rückgängig zu machen. Und das ist, glaube ich, erstmal das Interessante, was zu diagnostizieren ist, wo quasi auch genau diese Debatten von den 30er Jahren, aber auch quasi die DDR-Debatten irgendwie ja doch noch in die Gegenwart weisen, weil sie im Grunde genommen uns auch, also auch nochmal aufschließen, wie eigentlich auch das, was wir heute als Stand irgendwie von Dramatik irgendwie begreifen, wie der eigentlich zustande gekommen ist. Also es geht natürlich auch darum, dass das Gewordene in seinem Gewordensein aus diesen Debatten wiederum zu begreifen und damit natürlich auch fruchtbar zu machen. Ich würde einfach nochmal sozusagen so ein paar Schlagworte herausgreifen, die jetzt hier sozusagen in der Bestimmung des Realismusbegriffs oder in der Bestimmung der Realität, von der wir sprechen, gemacht wurden. Es wurde zum einen gesagt, die Realität, von der wir sprechen, ist eine Totalität von Produktionsverhältnissen. Dann wurde herausgekehrt, es ist eine Totalität, die durchzogen ist von Widersprüchen und sozusagen für den Realismus sind gerade sozusagen diese Widersprüche interessant, wobei es eben auch darauf ankommt, sich die Frage zu stellen, welches sind die interessanten Widersprüche, die gerade wiederum sozusagen einen Zugriff auf die Totalität ermöglichen. Aber welche Widersprüche das sind wie man diese Widersprüche bearbeitet, darüber scheint es hier sozusagen Streit zu geben. Es ist jetzt schon am Anfang im Zuge dieser Diskussion deutlich geworden, dass in dieser ganzen Debatte um den Realismus es kein Vorbei gibt an der Expressionismusdebatte, die Mitte der 30er Jahre in der Exilzeitschrift Das Wort ausgetragen wurde und wo ja zwei Antipoden, wenn man das so zusammenschließen kann, Bloch auf der einen Seite und Lukács auf der anderen Seite gewesen sind. Bloch ist jemand gewesen, der die avantgardistische Kunst, die Avantgarde seiner Zeit, für die der Expressionismus eigentlich nur ein Beispiel ist, dass er die als Realismus verteidigt hat. Und er hat gerade die fragmentarische Form der Avantgarden verteidigt, er hat sozusagen das Bruchstück und die Montage verteidigt und hat gesagt, das sind deswegen realistische Formen, weil die Totalität selber eine zerbrochene Totalität ist. Das heißt, seine Gegenwartsdiagnose ist gewesen, die kapitalistische Welt befindet sich in einer Krise und stiftet eigentlich gar keinen Zusammenhang mehr, sondern zerfällt in Teile. Und in diesem Sinne ist sozusagen die Form des Teils halt und des Bruchstücks halt eben eine adäquate Wirklichkeitserfassung. Dem hat Lukács nun entgegnet, gerade in der Krise zeigt sich eigentlich die Totalität der kapitalistischen Gesellschaft. Also er hat gesagt, ja, es gibt diese Tendenz, dass sich die gesellschaftlichen Teilbereiche sozusagen immer weiter auseinander bewegen, sich verselbstständigen, aber die Krise zeigt gerade eben, dass sie sich doch nicht ganz unabhängig voneinander entwickeln und dass sozusagen die Entwicklung in einem Teil der Welt sozusagen enorme Folgen auf der anderen Seite der Welt hat. Das zeigt gerade, dass es eine kapitalistische Totalität immer noch gibt. Wenn wir jetzt sozusagen von dieser Gegenwartsdiagnose der 30er Jahre ausgehen und uns wieder auf die Gegenwart beziehen, an der ja dann deutlich gemacht werden sollte, wie ein realistischer Zugriff darauf möglich ist, weil der Realismus immer sozusagen gegenwartsbezogen ist auch, da lässt sich feststellen, es gibt wieder Krisentendenzen. Das heißt, seit den 70er Jahren können wir von einer Krise ausgehen, die viele Marxisten begreifen als eine kreditgetriebene Überproduktionskrise. Seit 2008 mündet das in die sogenannte Finanzkrise. Wenn wir jetzt von dieser Situation ausgehen und feststellen, wir sitzen heute hier und diskutieren über Realismus, inwiefern gibt es eures Erachtens einen zwingenden Zusammenhang zwischen Realismus und Krise? Ich würde mir Jakob beginnen lassen. Also einen zwingenden Zusammenhang würde ich überhaupt gar nicht sehen. Also es scheint ja eigentlich eher das Gegenteil irgendwie scheint fast eigentlich irgendwie plausibler zu sein. Aber der Punkt ist ja durchaus der, dass an den Erscheinungen der sagen wir so, sowohl systemischen wie zyklischen Krisen des Kapitalismus, die sind quasi überhaupt gar nicht zu leugnen. Und das ist tatsächlich auch für glaube ich, nahezu alle Leute, die heute Kunst machen, nicht zu leugnen, beziehungsweise versucht man ja auch gerade darauf ganz stark irgendwie Bezug zu nehmen. Ich meine, klar, weil die Krise ist sehr umfassend und hat natürlich ganz spektakuläre Ausprägungen. Ja? Also ich meine, sowas wie die Verteilung irgendwie des irgendwie Vermögens und so weiter, das ist einfach, also das ist was sehr Augenfälliges. Damit in einer gewissen Art und Weise natürlich auch was Trügerisches, weil jetzt muss ich nochmal quasi wieder auf ein Außerkünstlerisches zurückkommen, weil es geht natürlich darum, dass das die Widersprüche auch quasi so zu bestimmen, dass sie quasi dem Grunde nach erkannt werden. Also das heißt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie man nimmt die Börse als ein Beispiel, ja, und dann sieht man Geld hacken das Geld und das ist total verrückt und irgendwie man kann sich das irgendwie auf den ersten Blick vielleicht nicht erklären. Dann muss man aber ja trotzdem diese Erscheinung eben im Zusammenhang zu begreifen und wird natürlich das selbst als nur eine Abstraktion irgendwie der kapitalistischen Produktionsweise begreifen. Also das kann man zumindest so begreifen, dafür liegen alle Schriften vor, man kann Marx lesen und das geht. Und ich denke auf diese, das heißt aber, man muss in Zusammenhängen und Verhältnissen denken und begreifen. Das ist für die Gesellschaftsanalyse total entscheidend. Muss quasi dann wiederum, was macht die Kunst in so einer Situation? Schwierig. Aber ich würde das versuchen, mal anders aufzuschlüsseln. Also, was es ja durchaus gibt, ist, dass so besonders spektakuläre Erscheinungen irgendwie natürlich auch zum Anlass genommen werden, irgendwie gerade sowas wie zeitgemäßes, irgendwie politisches Theater zu machen, weil es um Fragen geht, die irgendwie die Öffentlichkeit beschäftigen. Und da wird ja aber tatsächlich etwas vermischt. Also man merkt, okay, Theater ist in der Lage, Öffentlichkeit herzustellen oder andersrum, auch Theater bedarf natürlich Öffentlichkeit. Es gibt bestimmte öffentliche Themen und quasi, um das Interesse am Theater zu wecken, greift man diese Themen auf und stellt sie quasi ins Theater. Und da würde ich schon, zum Beispiel schon eine Tendenz dahingehend sehen, dass natürlich eine völlig absurde Vorstellung eigentlich ist, dass man einfach ungefiltert quasi irgendwelche Themen der Öffentlichkeit nehmen könnte und man könnte sie einfach dann mit theatralen Mitteln irgendwie darstellen und daraus würde auch noch ein Gewinn entstehen. Glaube ich nicht, sondern in einer gewissen Weise muss die Kunst sich natürlich auch, sagen wir, selbst gegen irgendwie, andere gesellschaftliche Entwicklungen mit ihren Fragen beschäftigen. Und das ist halt auch paradox, aber das mögen möglicherweise noch nicht mal die Fragen sein, die gerade in anderen Bereichen eine total entscheidende Rolle spielen, sondern da muss man in einer gewissen Art und Weise auch ja, jetzt gehöre ich ja so ein bisschen auf die Eigengesetzlichkeit, also die Autonomie der Kunst irgendwie pochen und auch sagen, okay, man ist quasi als Theater nicht irgendwie ein Dienstleistungsunternehmen für irgendwie kritische Fragen mit theatralen Mitteln, sondern irgendwie muss man eben vielleicht auch sich irgendwie Stoffe nehmen, die nicht aktuell scheinen erstmal, aber man kann quasi, also diese Tendenz irgendwie quasi die Tagespresse irgendwie nochmal auf die Bühne zu bringen, halte ich zum Beispiel für fatal. Und da würde ich sagen, dass das eigentlich auch etwas ist, was mit dem ganzen Realismusbegriff schon kritisiert wurde als eine bestimmte Form des Naturalismus. Aber das hat gerade irgendwie quasi, das ist gerade enorm populär und ich denke, dass sich daraus zum Beispiel irgendwie auch das ergibt irgendwie also diese Notwendigkeit über Realismus irgendwie zu sprechen. Weil der Realismus eben gerade irgendwie festhält, dass es diese Differenz irgendwie gibt, dass es irgendwie Kunst gibt, dass Kunst nach ihren eigenen Gesetzen irgendwie ihre Fragen formuliert und die möglicherweise eben auch gegen andere Tendenzen stehen. Also dann würde ich einfach sagen, auch die Kunst ist selber natürlich in einem Widerspruch zu anderen gesellschaftlichen Momenten. Genau, und die Frage ist, inwiefern sozusagen diese gesellschaftlichen Momente gekennzeichnet sind von der Krise und inwiefern da Realismus und Krise vielleicht miteinander zusammenhängen. Ja, gut, dass du nochmal daran erinnert hast. Genau, bei der Frage ging es um die Krise. Du hast ja auch über die Krise gesprochen. Nur, vielleicht bevor ich auf die Krise komme, nochmal noch eine Bemerkung zu Jakob. Marx, na, wir haben schon mehrmals jetzt Marx angesprochen, vielleicht als Denkzettel für die nächste Konferenz dieser Art, finde ich, könnte man sich merken, eigentlich müsste auf einem Realismuskongress auch ein eigenständiger Marx-Vortrag passieren. Ich versuche jetzt so eine Kleinigkeit nachzuholen, vielleicht, weil ich tatsächlich Marx für einen großen Realisten halte und vielleicht auch aus seiner Methode, insbesondere im Kapital, ein bisschen was zu lernen ist. Sachen, auf die wir auch noch kommen werden, denke ich, in der Diskussion. Sachen, die in etwas verwandelter Form auch bei den Diskutanten der Expressionismusdebatte in den 30er Jahren natürlich aufgetaucht ist, weil Marx auch deren, nicht nur unsere gemeinsame Grundlage ist, von der sie ausgegangen sind. Also kurz zu Marx, weil Jakob hat erwähnt, das geldheckende Geld, also sozusagen die Selbstverwertung des Werts, die Selbstverwertung des Kapitals. Und das ist, ich finde, ganz bezeichnend, wie Marx mit diesem Problem umgeht. Also was macht eigentlich Marx im Kapital? Er beginnt mit der Zirkulation und im Zuge seiner Betrachtung der Zirkulation stellt sich die Frage, und das ist quasi eine Rätselfrage, nach der quasi magischen Selbstverwertung des Werts, wie wird das Kapital mehr? Und er stößt aber nicht nur auf diese Frage, sondern er stößt auch darauf, dass dort, wo sich diese Frage gestellt hat, nicht auch die Lösung zu finden ist. Also steigt er hinab, so sagt er es, er steigt hinab in die dunklen Gefilde der Produktion. Und im Zuge der noch längeren Auseinandersetzung mit diesem Produktionsprozess enthüllt sich, dass diese magische Selbstverwertung sie enthüllt sich als ein eigentlich fauler Zauber, als ein Taschenspielertrick, wo eben der Kapitalist ständig und immerzu einen Teil des Wertprodukts der Arbeit aneignet, ohne es mit einem Äquivalent zu entgelten. Warum sage ich das? Ich habe es eigentlich schon erwähnt. Ich glaube, daran müsste sich jeder Realist, jede Realistin eine Scheibe abschneiden, nämlich in dem Punkt, in der Erkenntnis, dass die Antwort auf eine Frage nicht notwendig dort zu suchen ist, wo sich die Frage gestellt hat. Also vielleicht auch schon ein methodologischer Gedanke, aber es ging eigentlich um die Krise, nicht wahr? Also welche Rolle spielt die Krise in dem Text von Lukács? Es geht um Realismus, einem seiner Beiträge zur Expressionismusdebatte. Im Wesentlichen fungiert da ja die Krise als ein besonderer epistemischer Raum. Und man kann ganz pragmatisch ausdrücken, was da eigentlich passiert oder was da kenntlich wird. Nämlich gesteht ja Lukács gegenüber Bloch durchaus ein, dass der Oberflächenzusammenhang desartikuliert ist, ja, also der gesellschaftliche. Und nun sagt er, in der Krise aber beweist sich, dass es einen Zusammenhang gibt. Ja. Ein Zusammenhang, der jetzt vielleicht kein naheliegender Zusammenhang ist, wie zum Beispiel in der mittelalterlichen Stadt, die Lukács erwähnt, sondern es ist ein globaler Zusammenhang. Und was passiert nun in der Krise? Da kracht es irgendwo und irgendwo ganz anders kracht es auch. Und das ist sozusagen der handgreifliche Beweis für diese unsichtbaren Fäden, die sich mit dem Kapitalismus, mit der Entfaltung des Weltmarkts, also die unsichtbaren Fäden, die ein Netz über die Welt geworfen haben, sozusagen. Nun würde ich sagen, ist das gewiss eine wichtige Erkenntnis für das Verständnis des Kapitalismus und besonders auch von Bedeutung für die eigene Verortung in diesem Weltsystem. Ich würde aber auch sagen, dass die Krise nicht von selbst alles zeigt. Ich finde es ganz interessant und jetzt komme ich schon wieder zu Marx, weil die Wortwahl von Lukács ist auch interessant, der von unsichtbaren Fäden spricht. Weil Marx tut das auch und er macht das an etwas anderer Stelle, nämlich bei ihm geht es da um die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft als einer Klassengesellschaft. Also es geht darum, zu klären, wie es eigentlich dazu kommt, dass die Kapitalisten Geldbesitzer, Kapitalisten bleiben, obwohl sie nicht arbeiten, also ein bisschen platt gesagt, nicht wahr? Also die Ironie kommt schon zum Vorschein. Und wie die Arbeiter, also warum die Arbeiter Arbeiter bleiben, obwohl sie arbeiten, ja, obwohl sie eigentlich Geld verdienen. Also es geht um die Frage, es gibt nicht nur unsichtbare Fäden, die zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft gesponnen sind, sondern unsichtbare Fäden verbinden auch den Arbeiter mit dem Arbeiterdasein. Und Kapitalisten verbinden sie mit dem Kapital und in letzter Konsequenz ist auch der Arbeiter eben durch sein Arbeiterdasein an das Kapital gebunden, durch unsichtbare Fäden. Also insofern würde ich diesen allgemeinen Gültigkeitsanspruch der Krise als eines besonderen epistemischen Raums, der die Erkenntnis der Wirklichkeit ermöglicht, nicht so sehr tragen. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht macht es Sinn. Also bei Brecht und Benjamin gab es auch diese Tendenz, davon zu sprechen, dass man darstellerisch, künstlerisch bestimmte Prozesse in die Krise bringt. Also womit man vielleicht auch wiederum eine Methodologie, eine Technik darunter verstehen könnte, die zum Beispiel besagen könnte, dass man bestimmte Mechanismen, die funktionieren, zeigt, indem man sie ins Stolpern geraten lässt oder so etwas. Also jetzt ein erstmal loser Gedanke, wie man die Krise quasi noch als Metapher da anbringen könnte. Kann aber so auf die Schnelle nicht sagen, inwiefern ich selbst von dieser Metapher ganz überzeugt bin. Ja, also ich würde Jakob in gewisser Weise in dem Punkt dann tatsächlich zustimmen, dass ich finde, dass die Krise ein gewisses Problem eigentlich für realistische Kunst darstellt, also zumindest auf jeden Fall eine sehr große Gefahr. Weil, also wir erleben das ja gerade, oder zumindest ich habe den Eindruck, dass im politischen Theater oder das, was sich suggeriert, eben die Krise immer sofort aufgenommen wird. Also von der Finanzkrise bis zu Flucht und Bürgerkrieg wird sozusagen alles, was man gerade findet, auf die Bühne gezerrt irgendwie. Dabei zeigt sich dann meistens zum Beispiel etwas wie, also so eine Art Annäherung von Theater an Presse und Medien, weil das Theater dann gleichzeitig zeigt, was für ein Kurzzeitgedächtnis es eigentlich hat. Also zum Beispiel ist die letzte Finanzkrise, also die Dotcom-Blase in den 90ern und der letzte große Bürgerkrieg, der sogar noch in Europa stattgefunden hat, nämlich auf dem Balkan, mit dem eigentlich in den 90ern sozusagen nach Zusammenbruch der Sowjetunion die erste große Flüchtlingskrise oder wie man es eben nannte oder nennen will, tatsächlich in Europa schon stattgefunden hat, ist meistens schon wieder vergessen. Also man laboriert da irgendwie an diesen Theatern, in der Presse genauso, irgendwie so rum, als würde man das erste Mal vor diesen Phänomenen stehen irgendwie und sie das erste Mal analysieren. Deswegen glaube ich, dass dann eine ganz große Gefahr besteht, auch eine Gefahr für ein Abgleiten des Realismus in so sozialdemokratische Hilfsmaßnahmen. Also die Krise ist ganz schlimm und irgendwie was mit den Griechen passiert ist, das wollen wir eigentlich nicht. Also macht man irgendwie sowas sozusagen wie so eine Art, also strebt so Länderfinanzausgleich an oder irgendwie so ein bisschen so Pflasterpolitik sozusagen. Und da liegt, glaube ich, dahingehend das Problem, dass die Krise nicht zwangsweise als, wie Thomas sagte, epistemischer Raum, darauf führt, dass man diese Totalität selber kritisiert. Also dass der Übergang von dem Urteil, der Kapitalismus ist in der Krise, zu dem Urteil, der Kapitalismus ist die Krise, ist nicht zwangsläufig gegeben sozusagen in einer Krise. Ich glaube, wo dann aber der Streit sozusagen losgeht, wäre, also bei Lukács ist das ja so, also relativ mechanisch gebaut, aber er sagt, in dem Normalbetrieb des Kapitalismus sind dessen einzelnen Elemente, also man könnte jetzt sagen Produktionszweige, verselbstständigt. Im ideologischen Bewusstsein, das macht er dann relativ mechanisch, tritt einfach das Gegenteil auf. Also die mehr sozusagen die in der Ideologie Befangenen nehmen das als eine Einheit dieser Produktionsform wahr. In der Krise kehrt sich dann alles um. In der Krise stellt sich sozusagen dem Wesen nach, also der Realität nach, die Einheit der Totalität her, weil die unsichtbaren Fäden sozusagen auf einmal greifen. Also vom Börsenkrach in New York geht es über Europa nach Japan. Und im ideologischen Bewusstsein stellt sich eine Zerrissenheit ein. Also, und das ist dann sozusagen der Vorwurf an den Expressionismus, dass er sagt, die verbleiben sozusagen auf der ideologischen Ebene, weil sie nur diese Zerrissenheit darstellen und sozusagen auch noch abfeiern. Also Lukács wird dann ja ein bisschen, sagen wir mal, härter und sagt, die sind die Speerspitze des Imperialismus und sozusagen in den Formen führen sie eigentlich in den Faschismus. Und das Interessante ist aber, dass er eigentlich nicht mitdenkt, dass diese künstlerischen Formen, die die Avantgarden dort ausgebildet haben, nämlich Zersetzung sozusagen von Zusammenhängen und Totalität, dass die als Kritik sozusagen auf den Normalbetrieb äußerst gut anwendbar sind. Also dass sie sozusagen, wenn man den Normalbetrieb des Kapitalismus sich anschaut, und das schreibt Lukács sehr früh, also in Geschichte und Klassenbewusstsein noch, dass ein irrationaler Zusammenhang ist, also eine zufällige Kopplung über den Markt der Einzelelemente und es sozusagen eine irrationale Totalität ist, dass in dieser Hinsicht, das wäre jetzt meine Behauptung, sozusagen die avantgardistischen Methoden zu einer Kritik des Normalbetriebs gerade beitragen könnten, während sie sozusagen in einer Krisensituation tatsächlich eher so das allgemeine Bewusstsein der Zersplittertheit irgendwie einfach nur abbilden, während sie in also angewandt auf den Normalbetrieb ein kritisches Potenzial entfalten wird. Aber ich glaube, also dann muss ich es, glaube ich, doch nochmal zuspitzen. Also dann würde ich sagen, also die Krise ist eigentlich, taugt als Gegenstand für die Kunst eigentlich überhaupt nicht. Das ist irgendwie, das sind durchaus alles irgendwie quasi Fragen, jetzt irgendwie quasi wie marxistische irgendwie Erkenntnistheorie oder so, aber ich meine, ist das wirklich ein Gegenstand für die Kunst? Und da würde ich sagen, also warum eigentlich? Ist das nicht, also ich meine, dann würde ich auch sagen, okay, die Kunst hat tatsächlich irgendwie vielleicht auch eine andere Zeit. Also ich meine, sie hat auch andere Widersprüche. Ich meine, Thomas hat es gesagt, okay, es gibt bestimmt wichtige Widersprüche, die interessant gemacht werden. Dann muss man sagen, dann vertritt die Kunst vielleicht tatsächlich den entscheidenden und menschheitsgeschichtlichen Widerspruch zwischen dem, was ist und dem, was möglich ist und quasi verweist nur auf Utopie, hat aber eigentlich zu sowas wie Krise nichts zu sagen. Also es wurde hier jetzt sozusagen, ich greife auch nochmal sozusagen so ein paar Sachen zurück, um diese Fäden wieder zusammenzuführen. Es wurde sozusagen von Thomas gesagt, es müsste auf so einer Konferenz eigentlich auch einen eigenständigen Marx-Vortrag geben, wo man sich halt mit Marx auseinandersetzt. Und sozusagen ging um die Frage, wie sozusagen, ob Äquivalententausch jetzt in der Lohnarbeit da ist oder nicht. Und Marx hat über Dinge gesprochen, wie man sozusagen die Wirklichkeit eigentlich wahrnimmt, wie vergesslich man da auch vielleicht ist, was sozusagen den historischen Prozess der Wirklichkeit betrifft, und hat aber sozusagen gleich in seinen Beispielen sozusagen sowohl auf das Theater verwiesen als auch auf den Journalismus. Jetzt kommt sozusagen Jakob dazu und sagt, ja, die Krise ist eigentlich gar kein Gegenstand für die Kunst, weil die Kunst was anderes macht als die Wissenschaft. Und das würde ich jetzt auch nochmal sozusagen als Frage formulieren, weil, also das scheint mir doch auch relativ auffällig zu sein, also dass wir sozusagen so intensiv sozusagen darüber sprechen, ja, was ist denn die Krise, was passiert denn da eigentlich? Und das sind halt Fragen, die uns sozusagen in der Wissenschaft beschäftigen, in der Philosophie vielleicht. Und das vielleicht auch nochmal sozusagen auf euren Bezug zur Philosophie halt irgendwie zurückzubringen. Inwiefern stehen eures Erachtens Philosophie und Kunst, Realismus in Beziehung zueinander? Und inwiefern unterscheidet sich denn dann überhaupt die Kunst von Philosophie und Wissenschaft, wenn sie sozusagen sich irgendwie mit Totalität auseinandersetzen muss? Ich würde die Reihenfolge jetzt umkehren. Ja. Du hast lange nichts mehr gesagt. Ich dachte umkehren, Max. Nee, na ruhig. Max. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die Frage ist sozusagen, also es scheint ja die Tendenz zu geben, oder das ist auch ein Vorwurf, der an den Realismus gemacht wird, dass er eigentlich nur sozusagen das von der Kunst fordert, was eigentlich die Wissenschaft macht. Mhm. Und dann wäre halt die Frage, okay, was ist denn dann überhaupt das Spezifische der Kunst, wenn das Resultat sozusagen eigentlich auch in der Wissenschaft abzuholen wäre? Dann könnte man halt irgendwie sagen, okay, Kunst, die ist halt irgendwie noch bunt und dann bewegt sich was Schönes und das macht es halt irgendwie so ein bisschen peppiger, als ein Buch zu lesen. Aber irgendwie muss da ja dann noch mehr bei der Kunst dabei sein. Ja, also historisch betrachtet, also bei Lukács, bei der Lektüre seines Textes stellt sich dieser Eindruck, also mir hat er sich zumindest ganz persönlich eingestellt, als ich Lukács gelesen habe, dass sich tatsächlich die Frage stellt, also der Erkenntnisanspruch an die Kunst wird ja von allen eigentlich geteilt, von allen diesen, die sich da streiten, also von Bloch, Lukács, Brecht und Benjamin. Und bei Lukács gibt es diese Tendenz, dass man sich wirklich die Frage stellt, wozu eigentlich die Kunst, weil die Philosophie oder die kritische Theorie im Sinne eines Marxismus eigentlich das Erkennen der Totalität viel besser leisten kann in Begriffen eben, als es jetzt die Kunst tut. Und bei Lukács ist der Prozess dann tatsächlich auch, so wie er ein gelungenes Kunstwerk beschreibt, sehr angelehnt an das, was Marx in den Einleitungen, also in der Einleitung zu den Grundrissen schreibt. Nämlich also erst Abstraktion sozusagen auf die wesentlichen Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft kommen und den Prozess dann wieder rückwärts gehen und das so ein bisschen ästhetisch zudecken, um dann, wie er es nennt, zu einer vermittelten Unmittelbarkeit zu kommen. Also erst durch die Oberfläche durch aufs Wesen und dann zurück zur Oberfläche, die dann sozusagen aber einmal übers Wesen vermittelt ist und dann scheint das Wesen durch bei der Oberfläche. Das klingt auf der einen Seite so ein bisschen nach so einem pädagogischen Trick, wie man sozusagen die Leute, die Marxismus nicht begriffen haben, in den Kunstwerken abholt und denen die Totalität dann nochmal erklärt, also sozusagen sie in ihre Sinnlichkeit da einfängt. Zum anderen fokussiert es halt sehr stark auf das Erkennen dieser Totalität. Und ich glaube, da ist sozusagen die Frage der Rolle der Kunst, beispielsweise bei Brecht, anders geartet, weil sie nicht so sehr auf das relativ rezeptive Erkennen, also das relativ philosophisch geartete begriffliche Erkennen der Totalität abzielt, wie Marx es sozusagen in den Feuerbach-Thesen der nachhegelianischen Philosophie attestiert, sondern eher auf deren Veränderung. Also da ist sozusagen die Kunst, der Bereich von sagen wir mal, in den Lehrstücken beispielsweise von Experimenten des Verhaltens, des sinnlichen Miteinanders, die tendenziell eher auf die Veränderung dieser Totalität zielen und dann sozusagen könnte man sagen, in einem klassischen Bezug auf Marx eine gewisse Praxis sogar noch der Erkenntnis vorordnen. Also die Kunst wäre dann der Raum, in dem man so etwas wie eine sinnliche Praxis des Verhaltens ausprobiert, um dann vielleicht tatsächlich auch noch zu einer anderen Erkenntnis dieser Totalität zu kommen. Wenn das die Frage beantwortet. Ja, diese Frage, die du gestellt hast nach Kunst und Wissenschaft, die erinnert mich an eine Wendung von Frederick Jameson. Tina Turnheim hat ihn bereits erwähnt gestern. Ein marxistischer Literaturtheoretiker, hauptsächlich aus den USA, der vielleicht noch nicht allgemein bekannt ist. Der macht nämlich eigentlich eine Reformulierung von diesem Lukacschen Problem, wenn er sagt, dass, also es ist sozusagen seine Gegenwartsdiagnose, die aber, wenn man Lukács in Betracht zieht, wahrscheinlich auch nicht erst jetzt in den letzten Jahrzehnten wirkt, sondern auch schon sehr deutlich länger an den Kapitalismus selbst gebunden ist. Nämlich spricht Jameson davon, dass, wenn man heutzutage authentische gesellschaftliche Erfahrung hat, macht, dass dann tendenziell diese Erfahrung oder in dieser Erfahrung der Gegenstand der Erfahrung nicht begriffen ist oder falsch begriffen ist. Und dass umgekehrt eine wissenschaftliche Erkenntnis, die ihrem Gegenstand gerecht wird, da kann man dann darauf wetten, dass sie sich der alltäglichen Erfahrung, der individuellen Erfahrung entzieht. Und es ist ganz interessant, wir kommen ja auch nicht so richtig weg von Brecht. Und auch Jameson bemüht dann für die Vermittlung sozusagen der alltäglichen Erfahrung und der wissenschaftlichen Erkenntnis, bemüht er dann Brecht und sagt, ja, also Brecht ist sozusagen der unhintergehbare Punkt, was den Versuch angeht, mit Kunst eine Verbindung zu bilden zwischen eben wissenschaftlicher Erkenntnis und alltäglicher Erfahrung. Also das Sinnliche und das Kognitive zusammenzubringen. Nun hat schon Max auch gesprochen über die Lösung, die Lukács anbietet für eben dieses Problem, das ich jetzt in der Reformulierung von Jameson vorgetragen habe. Also das, genau, und seine Lösung ist, und ich glaube, sie ist nicht unbedingt zwingend, das sage ich schon mal vorab, seine Lösung ist eben, Max hat es erwähnt, die Herstellung eines in sich geschlossenen Werkes, wodurch die Teile ihr Zusammenhang durchscheint, durch die Erscheinung des Wesens. Und nun würde ich sagen, ist es zwar, und ich denke, das muss jeder Realismus teilen, wünschenswert und notwendig, dass Erkenntnis, also dass die wissenschaftliche Erkenntnis zusammengebracht wird, artikuliert wird mit der alltäglichen Erfahrung. Aber diese Lösung, die Lukács vorschlägt, ist meines Erachtens eben nicht zwingend. Und auch in die Richtung ging gestern schon der Vortrag von Tina Turnheim, würde ich als Gegenmodelle eben vor allen Dingen das Brechtsche Lehrstück vorweisen. Oder auch, vielleicht ist es da noch offensichtlicher, eine bestimmte Auslegung der Brechtschen Lehrstücktheorie durch Auguste Boal und sein Theater der Unterdrückten, besonders das Forumstheater. Wo eben die Vermittlung von alltäglicher Erfahrung und einer Erkenntnis der Zusammenhänge nicht durch den Abschluss, durch eine geschlossene Form erzielt wird, sondern umgekehrt durch die kollektive Arbeit an einem gemeinsamen Gegenstand. Vielleicht noch ein Satz, vielleicht werden es zwei. Lukács in Reaktion auf Bloch hat ja auch gesprochen davon, dass der oberflächliche Zusammenhang, der besteht innerhalb vorkapitalistischer Gemeinwesen, die tatsächlich desartikuliert wurden durch den Einzug des Kapitalismus, bestanden hat eben durch einen Abschluss von anderen Gemeinwesen. Also wie ich habe schon erwähnt, er nennt die mittelalterliche Stadt und der Zusammenhang, der dort besteht. Also wenn ich mein Leder haben will, gehe ich zu dem Gerber und wenn ich mein Messer haben will, dann gehe ich halt zu dem Schmied. Es besteht sozusagen auf der Oberfläche ein Zusammenhang, der auch in der persönlichen Erfahrung so besteht. Nun sagt Lukács, es ist eben erkauft, dieser Zusammenhang, dieser Oberflächenzusammenhang, durch einen Abschluss von anderen Städten. Ja. Also er sagt, nur wenige Fäden sind zwischen diesen Entitäten gesponnen. Und so würde ich vielleicht das ein bisschen ironisch, polemisch gegen Lukács zu wenden versuchen, nämlich dass man die Geschlossenheit eines, oder dass, so wie er das Modell der Selbstvermittlung innerhalb des Werks vorschlägt, eben dieser Zusammenhang auch nur erkauft ist durch den Abschluss von eingreifendem Handeln und Denken. Jakob macht dich schon bereit, ich übergebe einfach. Also, nee, also das ist mir nicht ganz plausibel. Ich sage mal so, eben was Lukács macht, ist auch irgendwie, er weist auf eine Analogie hin, irgendwie quasi irgendwie dessen, was irgendwie quasi was irgendwie kapitalistische Totalität ist, wie man irgendwie einen Begriff bilden kann und was eben eine künstlerische Totalität in einem Werk ist. Und ich meine, Kunst funktioniert ja irgendwie maßgeblich und Drama, Theater irgendwie auch metaphorisch. Also das heißt irgendwie quasi indem das in andere Gestalt auftaucht, macht das natürlich auch irgendwie erkennen möglich und zwar quasi nicht im Sinne irgendwie argumentativer Schlüsse, sondern eben auf andere Art und Weise, also grundlegend metaphorisch. Und das ist und diese Ebene von Bedeutung kriegt man natürlich nur hin, indem man eben als das Kunstwerk selber als das, und das meint Lukács, und das ist als eine vermittelte Unmittelbarkeit herbekommt, also Begriff, der dann auch bei Adorno wieder auftaucht, wenn er wieder versucht, ein Kunstwerk zu charakterisieren, ja, also als eine vermittelte Unmittelbarkeit. Die zudem ja dann noch irgendwie die ganz eigentümliche Qualität hat, dass sie im Gegensatz zu der gesellschaftlich hergestellten, gewaltvoll hergestellten irgendwie Totalität irgendwie der Produktionsverhältnisse, ja, aber eben quasi irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise produziert ist. Quasi man könnte sagen, nach den Bestimmungen irgendwie ästhetischer Vernunft, soweit man sowas wie eben auch Kai Köhl hat es angesprochen, diese Regeln eben auch versteht, also ein Speicher eben menschliche Arbeit, künstlerische Erfahrung. Und das, glaube ich, das ist ja das irgendwie, wo die Kunst eben durch diesen eigentümlichen Griff irgendwie des Produzenten, also einer gewissen Freiheit auch im Umgang mit dem Material und der Möglichkeit dann da eben eine Werktotalität zu schaffen, die nebenbei noch nicht mal ausschließlich sich gegen andere Werktotalitäten verhält. Ja? Also auch das noch, das ist ja in dem Sinne wie tatsächlich irgendwie, da steckt ja was Geglücktes drin, ja? Eine geglückte Produktion. Also und also diese Form irgendwie eigentlich irgendwie geglückter Produktion steckt quasi vielleicht auch, das unterscheidet vielleicht auch nochmal den wissenschaftlichen Begriff, irgendwie, um auf diese Frage zurückzukommen, die mühsame Arbeit, den wissenschaftlichen Begriff, endlich bin ich durch die ökonomische Scheiße, sagt Marx, ja, und sowas in der Art zumindest, das unterscheidet das vielleicht nochmal eben von eben so einer künstlerischen Totalität und auch eben natürlich diesem Konnex irgendwie zu Utopie, zu dem Glück irgendwie, den dann eben das Kunst eben quasi in einer gewissen Art und Weise antizipieren kann, in seiner ganz eigentümlichen Art und Weise irgendwie es produziert werden, und natürlich auch in seinem eigentümlichen Resultat. Und das würde ich sagen, da würde ich schon sagen, diese diese ganz eigene Qualität der Kunst ist auf jeden Fall die Differenz dann auch zur Wissenschaft und soweit. Ich glaube, dass wir auch tatsächlich zum Kern der Differenz langsam vorstoßen, der meines Erachtens, glaube ich, darin besteht, also in der Frage besteht und in der unterschiedlichen Beantwortung der Frage besteht, was man von der Kunst will und wie man mit ihr umgeht. Also Jakob hat jetzt nochmal sozusagen begründet und verteidigt, dass sozusagen Kunstwerke eine Totalität sind. Und das ging ja in dieser Frage auch um, also darum, inwiefern, also es ging um die doppelte Arbeit des Realisten, der, also ich würde das vielleicht auch nochmal zum Verständnis kurz darstellen, wie das für Lukács sozusagen gedacht ist. Also diese doppelte Arbeit des Realisten besteht einerseits darin, dass man zuerst sozusagen die Wirklichkeit analysiert, was sozusagen ein Zergliederungsakt ist, und aus diesem Material, das man dadurch zutage befördert hat, sozusagen entsteht dann das Kunstwerk, und sozusagen dieser Schaffensprozess und dieser analytische Prozess, der wird im Nachhinein wieder zugedeckt, und es entsteht dann sozusagen die Totalität des Kunstwerkes. Und die entgegengesetzte Auffassung, die hängt meines Erachtens mit den historischen Avantgarden zusammen. Das ist auch der, sozusagen der Punkt, wo wir uns auf unserem Wochenende am meisten drüber gestritten haben, wie man dann nämlich mit den Avantgarden umgeht, weil die ja genau das Gegenteil gemacht haben. Die Avantgarden lehnen diese doppelte Arbeit des Realisten ab, in dem Sinne, dass sie sozusagen das Werk offen lassen und die Produziertheit des Kunstwerkes sozusagen offenlegen. Das jetzt nochmal sozusagen bezogen auf den Realismus und was für unterschiedliche Realismusbegriffe da möglicherweise vorliegen. Wenn wir nochmal die Realismusdefinition von Stegemann nehmen, er hat gesagt, erste Voraussetzung ist, es gibt eine Realität und sie ist verstehbar. Dann geht es sozusagen darum, dass die realistische Darstellung dann wiederum dazu verhilft, diese Welt zu verstehen. Das heißt, es gibt eigentlich zweimal ein Verstehen. Das Verstehen ist da sozusagen eine kontemplative Tätigkeit. Jetzt kann man sich vielleicht an diesen Spruch erinnern von Marx, der hier irgendwo an der Wand steht, nämlich, dass die Philosophen die Welt unterschiedlich interpretiert haben, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und es gibt ein anderes Zitat von Marx, wo er sagt, die Frage, ob dem menschlichen Denken Gegenständlichkeit zukommt, ist eine Frage der Praxis. Und ich glaube, dass das sozusagen die Avantgarden, die historischen Avantgarden ernst genommen haben, in dem Sinne, dass sie sozusagen den kontemplativen Charakter der Kunst abgelehnt haben und sozusagen dazu übergegangen sind, nicht mehr Wirklichkeit repräsentieren zu wollen oder irgendetwas anderes repräsentieren zu wollen, sondern mit den künstlerischen Mitteln die Wirklichkeit selbst zu bearbeiten, Wirklichkeit selbst herzustellen. Und es gibt durchaus Positionen, die sagen, genau das ist auch eine Art von Realismus, die aber eben natürlich auch das Verstehen der Welt voraussetzt, die das gar nicht sozusagen irgendwie als ersten Schritt oder so ablehnt. Und um sozusagen das als Frage zu formulieren, jetzt sehen wir natürlich, die historischen Avantgarden sind gescheitert in ihrem Vorhaben. Man kann vielleicht von einer zynischen Verwirklichung der Avantgarden sprechen, auch wenn man sich das Gegenwartstheater anschaut. Aber ich habe natürlich auch das Gefühl, dass gleichzeitig auch die Position des Realismus, wenn man sich das Theater, das Gegenwartstheater und die Akademie anschaut, da sozusagen durchaus im Schwimmen ist. Deswegen wäre sozusagen die Frage, inwiefern würdet ihr sagen, dass man am Anspruch der Avantgarden festhalten kann, sich so auf die Wirklichkeit zu beziehen, dass sie in der Kunst verändert wird? Sich so auf die Wirklichkeit beziehen, dass sie in der Kunst... Oder mit der Kunst. Geht mir zu vielleicht an. Vielleicht kann ich kurz was sagen, weil das ein bisschen anknüpft an das, wo du gerade das Lehrstück so hochgehalten hast. Und da würde ich quasi einwenden, oder in einer gewissen Art und Weise einwenden und sagen, na gut, da hat man eher quasi das, was da hat sich Brecht was gedacht, irgendwie quasi als eine Art Ensembleübung, sage ich jetzt mal, irgendwie, die einen gewissen Nutzen hat, aber die in einer gewissen Art und Weise so betrachtet mehr als eine Schauspielübung auch nicht ist. Und das ist meine Vermutung insgesamt, dass man je mehr man sich diese unmittelbare Wirkung von Kunst irgendwie erwartet, Verkünstlerung der Welt und oder wie auch immer, oder Anwendung künstlerischer Techniken irgendwie im Alltag oder ähnliches, desto weniger wird man quasi von der tatsächlich produktiven Spannung eben auch, die darin liegt, dass die Kunst eben nicht das Leben ist, sondern in einer gewissen Art und Weise das Leben, wie soll man sagen, gesteigert. Ja? Es ist noch nicht mal einfach der Gegensatz, es ist ja nicht was anderes, sondern es ist natürlich eben durch diese Werktotalität nebenbei, Werktotalität ist ja gar nichts abgeschlossen, aber natürlich ist das irgendwie, aber Nur, aber dadurch passiert was anderes. Und dieses Ganze, also alles, was da, glaube ich, so von den Lehrstücken herkommt oder diesen Avantgarden und irgendwie so einer, also bei Meyerhold, das klingt ja wie einfach eine grausame Sportifizierung des Alltags oder irgend sowas. Ne? Also da würde ich sagen, das ist irgendwie eine außerkünstlerische Bewegung, die letztlich auch sich erwartet, politische Probleme in der Kunst zu lösen. Und da macht man tendenziell, glaube ich, wie versucht man politisches Theater rauszumachen. Ich glaube, am Ende kommt aber nur Politiktheater raus. Also, um das jetzt mal zuzuspitzen, damit wir uns auch mal streiten. Okay, zum Lehrstück vielleicht nochmal. Da würde ich sagen, du meintest jetzt, es ist nicht mehr als so eine Schauspielübung. Ich glaube, es ist schon mehr als eine Schauspielübung. Nämlich es ist Teil des Brechtschen Anspruchs, ja, gewesen, dass nicht nur Freude an der Erkenntnis der Gesellschaft entwickelt wird, sondern eben auch Freude an ihrer Veränderung. Und der Gedanke, der den Lehrstücken zugrunde liegt oder die überhaupt dieses Experiment der Lehrstücke dann erforderlich machte für Brecht, ist eben der, dass die Freude an der Veränderung der Welt nicht einfach herauswächst aus der Betrachtung des Werkes, eines Werkes, in dem die Welt verändert und bemeistert worden ist, sondern es braucht sozusagen und die Lehrstücke fassen eben diese bestimmte Kunstform als ein Übungsgelände, ja, Versuchsanordnung, gesellschaftlich-künstlerische Versuchsanordnung, in denen eben das Eingreifen gelernt werden kann, das eingreifende Denken, eine eingreifende Haltung, eine produktive Haltung gegenüber der Realität. Und schade das jetzt deinem Vorhaben, das in einen Streit reinzuführen, wenn ich sage, dass auch bei Brecht keineswegs das Lehrstück den Anspruch hatte, die alleinige Kunstform zu werden oder so. Auch bei Brecht ist das Lehrstück ein Konzept, das sich einerseits inklusiv, andererseits parallel auch mit dem epischen Schautheater entwickelt. Ja. Und so würde ich auch sagen, vielleicht ist es jetzt versöhnlerisch, dann ist es mir bitte zu verzeihen, dass die Kunst zu jeder Zeit verschiedene Funktionen hatte und dass durchaus auch Kunstformen, die eine vermittelte Unmittelbarkeit im Sinne von Lukács stiften und dadurch eine bestimmte Weise der Erkenntnis befördern, existieren kann, neben einem Konzept wie den Lehrstücken, die eben reagieren auf ein Bedürfnis, das meines Erachtens von dieser anderen, von der lukaczianischen Kunst nicht gedeckt wird, und das ist die, wäre meiner Meinung nach und in den Worten von Brecht, die Hervorbringung einer Freude an der Veränderung der Welt. Und natürlich auch die Hervorbringung von Kenntnissen, die notwendig sind, um überhaupt verändert einzugreifen. Okay, also dann im Sinne des Streits. Ich würde sagen, dass es ein Fehlschluss ist, dass man sagt, dass ästhetische Vermittlung notwendig Totalität implizieren muss. Das halte ich tatsächlich einfach für falsch. Weil ich glaube, dass dem eben, also wie ich ja eingangs auch schon angedeutet habe, eine sehr hegelianische, gar nicht mal marxistische Auffassung der Totalität zugrunde liegt, nämlich als etwas nicht zu kritisierendem, sondern zu reproduzierendem, und dass dabei in gewisser Weise die marxistische Kritik an der Totalität, die später von Adorno als expliziert wurde, sozusagen als antitotalitäre Theorie, weil es nämlich ausschließt, also sozusagen die Einsicht abkapselt, dass in einer Totalität immer die Einzelelemente subsumiert werden und sozusagen also die Totalität totalisiert, sozusagen innerhalb eines Moments oder einer Form. Lukács hat das relativ gut dargestellt in Geschichte und Klassenbewusstsein, dann also im Falle des Kapitals die wahren Formen. Lukács ist sozusagen sogar so weit, dass er aufzeigen kann, dass eigentlich das Kapital oder der Kapitalismus die erste Gesellschaftsformation ist, die überhaupt totalitär ist, weil es sozusagen in den vorherigen Gesellschaftsformen, Thomas hat es angedeutet, keinen globalisierten Zusammenhang gab. Die haben sozusagen, also bevor Kolumbus rübergeschifft ist, hatte man keine Ahnung voneinander. Es gab sozusagen keinen globalen Zusammenhang. Und dieser globale Zusammenhang, den aber das Kapital herstellt, ist in gewisser Weise, also ist dahingehend ein totalisierender, dass alle Lebensformen sozusagen unter eine einzige Form gebracht werden, nämlich die Warenform. Und das glaube ich, dass die Avantgarden mit ihrer Methode der Zersetzung es im Sinne Marxens probiert haben, ästhetisch aufzusprengen, im Sinne einer freien Assoziation freier Individuen, was sich in der Kunst, in der Form niederschlägt, in einer freien Assoziation der einzelnen Elemente, die eben nicht mehr zu einer Totalität zusammenschießen. Dann würde ich sagen, dass die bürgerlichen Avantgarden in gewisser Weise eine bestimmte Negation auf mehreren Ebenen durchgeführt haben. Das eine ist, sie haben die bürgerliche Kunst sozusagen kritisiert, also oder versucht bestimmt zu negieren als eine Funktionssphäre innerhalb der Gesellschaft, eben mit der gewissen Scheinautonomie, die diese Kunst, sagen wir mal, in der liberalen Epoche noch hatte, im Monopolkapitalismus oder wie Adorno und Horkheimer dann schreiben, unter der Kulturindustrie wird die ja sowieso eingezogen. Das heißt, das hat man, also die Autonomie der Kunst hat man als eine beschränkte probiert offenzulegen, in gewisser Weise aber probiert, deren Anspruch mit einem Anspruch an eine Revolutionierung des Lebens zu verbinden, also in gewisser Weise sogar, würde man sagen, vielleicht zu retten. Also also utopisch gesagt, wie Schiller gesagt hat, der Mensch ist nur ganz da Mensch, wo er spielt. Also das in gewisser Weise marxistisch in die Realität zu überführen. Morgens bin ich Fischer, was auch immer, Liftboy und abends kritischer Kritiker. Und dann, glaube ich, gibt es eine bestimmte Negation tatsächlich von Formen und Methoden, also was Rezeption und Produktion angeht. Also die Avantgarden kritisieren die individuelle Produktion von Kunst, die sie zumal mit einer sehr bestimmten Negation von Kategorien wie Werk, Autor, Genie, Ästhetik und so weiter verbinden und die als Illusionen entlarven, weil sie beispielsweise, würde ich sagen, auch ganz im Sinne von Adorno zeigen, dass die Kategorie des Subjektes selber eine illusorische ist, weil es sozusagen kein isoliertes Individuum gibt, was nicht schon vergesellschaftet ist. Und auf der Rezeptionsseite eben haben sie auch probiert, die individuelle Rezeption sowohl also Theater wird nicht individuell rezipiert, sondern man ist irgendwie im Theater, aber letztlich rezipiert man es individuell. Aber das Paradebeispiel für sie ist sozusagen der Roman eigentlich. Also er wird individuell produziert und individuell rezipiert. Und das reduziert sozusagen diese Kunst genießende Individuum darauf, dass einerseits eben das Kunstwerk, Thomas hat es angedeutet, als abgeschlossene Totalität schon entgegensteht, auf die es sich nur noch rezeptiv verhalten kann, also es kann dann nicht mehr eingreifen. Und die Rezeption findet auch noch sozusagen isoliert statt. Also das wäre sozusagen das Paradigma bürgerlicher Kunst, ist die Herausbildung des Individuums, aber eben des Beschnittenen, also des Isolierten und dann sozusagen, also dessen, was man Subjekt nennt eigentlich. Und da würde ich schon sagen, dass ich diese Kritik der Avantgarden nicht einfach wegwerfen würde und vor allen Dingen würde ich nicht sagen, dass sie sich in der Kulturindustrie realisiert hat. Also ich würde einfach sagen, sie haben verloren, historisch. Aber ich würde doch wirklich nochmal sagen, dass man kann doch nicht diese wirklich hanebüchene Analogiebildung machen und sagen, es gibt eine kapitalistische Totalität und dass die kommt und die ist irgendwie und die ist natürlich brutal und dann sagt man, das ist das Gleiche in der Kunst und deswegen muss man die in der Kunst kaputt machen, sondern die Idee, der sagt, so wie ich das gesagt habe, dass die Künstler, also die Totalität des Kunstwerks eben eine andere ist als die Gesellschaft, ist dadurch, also nur dadurch allein kann quasi die Kunst sowas wie den Gedanken an Kommunismus als tatsächlich die andere Totalität vorstellen. Also ich würde wirklich sagen, die Avantgarden machen da quasi fast eine Art sozialdemokratischen Fehlschluss irgendwie so weiter, indem sie das irgendwie einfach irgendwie übertragen und dann quasi mit ihren, wirklich jetzt einfach polemisch, aber mit ihren mickrigen Methoden da irgendwie so ein bisschen irgendwie rummachen. Aber das ist, also wirklich, da würde ich nochmal sagen, dass das wirklich Entscheidende, dass es ums Ganze geht, hängt an der Werktotalität. Also ich würde vielleicht sozusagen die widerstreitenden Positionen nochmal kurz zusammenfassen, um dann sozusagen die Diskussion für das Publikum zu öffnen. Also ich glaube, die Differenz besteht halt irgendwie darin, auf der einen Seite entweder zu sagen, okay, wenn die Avantgarden versucht haben, die Kunst aufzuheben, dann kommt dabei raus, dass wir auf der Bühne Schauspieler haben, die von sich sagen, dass sie keine Schauspieler mehr sind. Und die andere Position würde sagen, nein, die Aufhebung der Kunst hat was ganz anderes bedeutet, nämlich sie war verbunden mit einer sozusagen umfassenden Veränderung, mit einer Revolutionierung der gesamten Gesellschaft und in diesen Prozess sollten künstlerische Mittel mit einfließen. Und das ist was, was sich nicht verwirklicht hat, auch nicht im Gegenwartstheater. Ich würde jetzt sozusagen euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an die Diskutanten oder selber Diskussionsbeiträge nochmal zu äußern. In der allerersten Akademie sind zu Kontakt vor allem im Müllerbaum da und hat mitdiskutiert. Da hat er gemerkt, dass das nicht sehr erwähnt ist. Deswegen war auch der Verein nicht so. Ich bin da, hat er einen sehr schönen Gebiet dahin, sehr kurzes Wortwechsel zwischen Müller und Max, der auch etwas sagt über die Möglichkeiten der Avantgarde etwas zu verletzen. Müller vertritt die Position, kein Schänder. Keine Gattung ohne ihre Schände. Das ist die Position, mit der wir verletzen die Gattungen. Und Hacks antwortet, kein Schänder ohne Gattung. Also muss ja das da sein, was verletzt werden kann. Und ich, zumindest im Bereich des Theaters, für andere Bereiche von kulturellen Leben, auch der Literatur, will ich jetzt das vielleicht noch nicht sagen, zumindest im Bereich des Theaters gibt es gar nichts mehr, was an Regel, was am Kanon, was an Vorstellungsaufführung besetzt werden würde. Da denke ich, ist die Diskussion darüber, ob dort ein Theateravantgarde etwas ersetzen sollte oder nicht ersetzen sollte, warum zu spät, weil es diesen Bezugspunkt in irgendeiner noch verteidigen wollte. In einem Jahr muss es dann auch nicht mehr geben. Das hat sich, denke ich, damit erledigt. Wenn ich mich da auch mit einbeschlafe, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man da ein bisschen in der Vergangenheit denkt, aber sowohl bei den Realismus, der da vertreten wird, als auch sozusagen bei dem Bezug auf die Avantgarden. Also, wenn man sozusagen, ich habe so das Gefühl, dass sozusagen auch die Verteidigung des Dramas sozusagen irgendwie, also dass die Angst hat, dass die Avantgarden könnten da sozusagen irgendwie was, dadurch könnte dann was verloren gehen durch die Zersetzungsarbeit der Avantgarden. Aber sozusagen, wie ich das gut dessen bekommen habe, die realistischen Dramen, über die wir dann gesprochen haben, liegen halt auch alle in der Vergangenheit. Also, warum soll man dann Angst haben? Ich glaube, ich habe das Gefühl, man muss halt historisch erstmal wieder was aufholen, um sozusagen, also diese beiden Stränge liegen halt in der Vergangenheit. Und ich glaube, ja, dass das was mit den Niederlagen der letzten Revolution zu tun hat. Ja, ich würde darauf unmittelbar auch einfach sagen, dass, worauf ich ja hinaus wollte, ist zum Beispiel auch, dass man, also Adorno meinte auch zum Beispiel, man soll sich gegen einen Stand einmal erreichter Kenntnis nicht blind machen. Und ich würde jetzt sagen, nur weil sozusagen die performative Szene irgendwie Zersetzung betreibt und es sozusagen an den staatlichen Theatern auch keine ordentliche Theaterarbeit mehr gibt, verstehe ich den Schluss daraus nicht. Man müsste wieder total, also sozusagen zum Ganzen zusammenschießende und als Totalität durchgeformte Kunst machen, weil ich zum Beispiel auch, ich habe länger zu Müller gearbeitet und zum Beispiel, wenn man jetzt das einfache Beispiel nimmt, die Umsiedlerin, ist ein in sich geschlossenes Stück, macht sozusagen relativ brechtianisch, einfach klassisch, realistisch, schön, Produktionsstück, da wird es dann Realität verhandelt, ist deswegen sozusagen auch sofort in der DDR abgesägt worden, dann haben sie alle ordentlich auf die Mappe gekriegt. Aber wenn man sich den Produktionsprozess dieses Stückes mal genauer anschaut, dann ist sozusagen während der Probe, ich glaube damals war es noch Inga Müller, das abtippen, die ganzen Szenen hängen einzelnlose sozusagen zusammen, an einer Wand bei Müller und Tragelehn und Müller und Inge Müller setzen sozusagen in der letzten Nacht kommt sozusagen noch der Abschlussmonolog des Kommunisten da erst rein. Und wenn man sich das anschaut, dann finde ich es schon relativ driftig, zum Beispiel von einer Kritik des Autors auszugehen. Also weil man sieht, dass der Produktionsprozess war kollektiv. Und wenn man jetzt von dieser Werkkategorie wieder ausgeht, also sich die Gesamtausgabe Müllers anschaut, dann steht da halt einfach wieder Heiner Müller drauf. So, und alle beteiligten Personen, die an diesem Produktionsprozess beteiligt waren, sind sozusagen qua Kategorie Autor und Werk auf einmal unsichtbar gemacht worden. Das heißt also ein klassischer Fetisch sozusagen, also von einem einmal sich in einem historischen Prozess oder ein dagewesener Prozess wird abgeschlossen zum Resultat und erscheint dann sozusagen als eine fertig geschlossene Totalität. Wir haben jetzt die Umsiedlerin, so wie sie ist. Obwohl sozusagen zum Beispiel Szenenfolge und so weiter im Prozess der Herstellung gar nicht so eindeutig waren. Und da würde ich sagen, dass wenn man sozusagen nur, weil im performativen Theater heute so viel Quatsch getrieben wird, und das würde ich auf jeden Fall auch zugestehen, dass man irgendwie hinter solche Kritiken bürgerlicher Kategorien in der Ästhetik irgendwie, ich verstehe da nicht, warum man die irgendwie retten oder wieder so stark machen sollte. Also eine rettende Kritik, würde ich sagen, ist ja dahingehend auch was anderes, dass es immer noch Kritik meint. Also klar, man kann da was bergen, was vielleicht verloren gegangen ist, und irgendwie an bürgerlicher Kunst gibt es sicherlich ästhetische Momente zu retten, aber die rettende Kritik bleibt halt eine Kritik. Also. Also das Werk, die gut gemachten Werke der französischen Konversationsschule und auch Roman zu dieser Zeit sind ja bekanntermaßen Kollektivwerke. Und also diese kollektive Produktion ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck von zum Beispiel zumindest fragwürdig, ob der Künstler als Subjektivität tatsächlich der Vorschein von Freiheit ist, weil er nach Marx, wie alle anderen, in gewisser Weise eine bornierte Tätigkeit durchführt, weil sie sozusagen Arbeit, also in einer hierarchisch arbeitsteiligen Gesellschaft stattfindet. Böswillig könnte man sogar noch sagen, er ist, wenn er kein Realist ist, auch noch Ideologe, also das, was in deinem Vortrag anklang, sozusagen Kunstwerke, die nicht sozusagen wirklich realistisch sind, dienen eigentlich auch noch der Aufrechterhaltung des Verblendungszusammenhangs, sozusagen wie der fortgesetzten Katastrophe. Deswegen, so einfach mit dem Vorschein einer freien Individualität, würde ich ja auch sagen, nicht Das Werk, ja. Wir können jetzt ergründen, wie kommt es zu so einem Werk, wie kommt es zu so einem Wunder? Das ist die Frage. Und Lukács hat da geforscht. Und er hat also in dem Spätwerk, eigentlich ästhetischen, ist das eben die anthropomorphisierende Funktion der Kunst. Nicht? Das ist also eine vermenschlichende, eine diesseitigende Funktion. Und die stellt er klar gegen die desanthropomorphisierende Tendenz der Wissenschaft. Und er setzt sie da an die Stelle, sozusagen an die Stelle der Religion. Nicht? Also da wird die Religion praktisch vernichtet. Und na gut, das kann man. Das ist jedenfalls nicht eine, in dieser Zugang, den er versucht zu analysieren, kommt es dazu, also dass so ein Werk entsteht. Das ist, glaube ich, ein ziemlich komplizierter Vorgang. Und die Lehrstücke, das habe ich vergessen zu sagen, die Lehrstücke sind, ich glaube auch nicht, dass sie einfach Schauspieler waren. Ich glaube, dass der Anspruch von Brecht ein großer war, also wirklich ein verändernder, also es ist eine richtige Phase in seinem Werk, die er dann beendet hat und die er dann irgendwie interessanterweise aufgenommen hat in seinem Werk. Er hat praktisch diese Form mitgenommen. Aber also diese Idee war schon, dass das nur praktisch gedacht, also sind ja dann dieses Kollektiverlebnis unterstellt ihm nicht mehr zum Produzenten und Rezipienten. Insofern ist es ein Rückgang zum Kult. Also das ist einfach der Vorgang, der geschaffen wird. Und nun sind die Brecht-Texte einfach außerordentlich gut. Selbst die Lehrstücke sind außerordentlich gut. Und das sollte natürlich wieder sehen lassen, dass die Konstruktion, das tatsächlich jetzt in dem Kollektivereignis, dass ich diesen Text jetzt spreche, ich bin der Bruder, dass mir da etwas geschieht, dass ich praktisch daraus irgendetwas entnehme. Also da kommt jetzt die Funktion von Kunst, Lernen und so weiter und so fort. Also dass die Funktion von solchen Ereignissen sinnvoll sein kann, das hat schon Kirche gewusst. Also das weiß ich bei jedem Passionsspiel, das weiß ich bei jedem, das wissen heute wieder Therapiegruppen und so weiter. Also die Funktion von Beteiligungsfindungen sind ganz klar in der Geschichte klar. Ob man sie funktionieren kann für irgendwie sinnvolle, rationale Zwecke, das darf man zu untersuchen. Aber dass das den Kunstbegriff ausfüllen kann, ist fraglich. Also ich glaube auch zu der Frage, was man eigentlich aufarbeiten muss, dass es gibt halt einen Bereich, da funktioniert der kollektive Prozess. Zum Beispiel wird der mit der Stelle gerade extrem intensiv diskutiert, das ist aktuell die Management-Theorie. Also in Unternehmen werden Lehrstücke über Recht diskutiert, da werden Lehrstücke von Recht und Ähnliches gespielt und bearbeitet, gerade im kollektiven Prozess, gerade darauf abzielt, was Thomas gesagt hat, es soll eine Freude an der Veränderung erkenntlich werden, es soll eine Freude am Verstehen der Unternehmensprozesse erkenntlich werden. Was ist meine Aufgabe, was ist die Aufgabe der anderen? Das heißt, es geht auch stark darum, nicht nur seine Rolle im Unternehmen zu spielen, sondern auch die Rolle der anderen beteiligten Glieder zu finden und das alles kennenzulernen. Und das ist ein Prozess, der da gerade stattfindet, dass das funktioniert, dass das wirklich tatsächlich auch sehr populär ist und dass da dieser ganze Projektkram diskutiert wird, ist eigentlich doch erschreckend. Wir sollten irgendwie nochmal darauf hinweisen, dass man irgendwie vielleicht, da muss man erstmal drauf klarkommen, irgendwie eine Idee geben. Und das heißt, wirklich halt trotzdem nicht hinter den kollektiven Funktionsprozess zurückzugehen, aber trotzdem vielleicht wieder stärker eben, um irgendwie ein Verständnis von qualitativen Vorstellungen, Unterschied zu dem, was wir lösen, was in diesem Unternehmen passiert, verdeutlichen, musst du vielleicht trotzdem wieder in einer Art von geschlossener Totalität mit den Leuten, dass du auch mal wieder einstimmen, dass es sowas geben kann. Also das, ich glaube, man muss das irgendwie mit irgendeinem Ergebnis zusammenbringen, wenn man sich anguckt, dass sowas aktuell der Menschen mit dem Umgang mehr ist, was wir hier gerade irgendwie mal rhetorisch versuchen zu diskutieren. Ich würde mit dem Recht jetzt sagen, dass es nicht so sehr auf die formale Geschlossenheit oder Offenheit eines Werks ankommt, sondern nochmal die Frage stellen, wie es mit der Erforschung der Realität als einer Totalität ist. Ja? Das ist nämlich, glaube ich, nicht. Ja? Also nicht in dem Sinne, dass sie nicht mehr verändert werden kann. Eine Totalität wäre ja auch zeitlich abgeschlossen. Man müsste die Realität vielmehr als etwas sehen, in das eben eingegriffen werden kann. Und wenn das einmal verstanden ist, dann kann man auch die Kulturtechnik der Kunst nutzen, um sie sozusagen teilnehmen zu lassen an dieser sich ständig verändernden Realität. Und in einem Polylog oder in einem Diskurs, der sich weiterentwickelt, eine Rolle zu spielen. Und das, glaube ich, die Konklusion für mich jetzt, wie man diese Kunst und Realität am besten verbinden könnte, wenn man heute nicht mehr so machen wollte. Lukas? Ja. Lukas, ey. Achso, ne. Also, was du jetzt meintest mit Brecht in den Unternehmensetagen sozusagen als Teambuilding-Maßnahme, ist, glaube ich, also faktisch extrem interessant, aber ich glaube, dass. Weist ein bisschen auf das hin, was ja sozusagen den Avantgarden Land ein, Land aus sozusagen auch vorgeworfen wird. Ne? Also 68 führt zu dem Neoliberalismus, den wir heute haben. Die wollen irgendwie mehr Authentizität, mehr Freiheit, mehr autonome Entwicklung und zack, das haben wir heute sozusagen unter den gegebenen Bedingungen. Und ich glaube, dass das aber, dass man die Avantgarden oder eben Brecht zum Beispiel auch dahingehend retten könnte, dass der Punkt, wie sie da eingesetzt werden, einer der Zentralen der Kulturindustrie ist, nämlich dass sowohl die Konsumenten wie sozusagen die Produzenten der Kulturindustrie vor allen Dingen immer Objekt eines Zusammenhangs sind, über den sie nicht selbstständig bestimmen. Und ich glaube, das passiert genau in diesen Unternehmensetagen, wenn die Brecht einsetzen. Ne? Also der Ziel sozusagen der Optimierung von Teamwork, Zusammenarbeit und Produktivität ist gesteckt. Und dann sucht man sich halt irgendwie willkürlich irgendwelche Methoden und dann passt Brecht irgendwie als pädagogisches Theater da so eigentlich ganz gut rein. Und ich glaube, dass der Anspruch ja bei Brecht und den Avantgarden ja aber schon auch war, dass man das, was sie durchgeführt haben, eben genau nicht in einem heteronormen Raum, also in einem fremdbestimmten Raum, wo man Objekt von Herrschaft ist, durchführt, sondern in einem Freien. Und, aber dass sozusagen, also dass es da zu Entwendungen, Überschneidungen und so weiter kommt, das ist, glaube ich, eins der größten Probleme. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was Stegemann gestern angesprochen hat. Also er hat es jetzt auf den Populismus bezogen, aber er meinte, dass, also da sitzt man sozusagen in so einer Falle irgendwie, weil man nicht mehr rauskommt irgendwie. Also auf das Alte kann man sich nicht beziehen, weil es schon entwendet ist, scheinbar. Irgendwie um was das Neue gibt es irgendwie noch nicht. Ich glaube, ich fände es auch vielleicht wichtig, sich dazu vergegenwärtigen, dass Brecht, glaube ich, in so einer Zwischenposition ist, weil er jetzt auch im Zusammenhang mit den Avantgarden genannt wurde. Und ich glaube auch, dass sozusagen Brecht sozusagen avantgardistische Formen aufgenommen hat, aber sozusagen Brecht macht ja was ab. Also Brecht geht ja nicht daran, sozusagen die Institution der Kunst anzugreifen und dann unterscheidet er sich auch von den Avantgarden. Das sollte man da, also für mich steht halt sozusagen so Brecht so ein bisschen da zwischen Lukács auf der einen Seite und Bloch auf der anderen Seite. Also du meintest gerade, es gibt schon was Neues. Also das war denn. Nee, wir haben ja auch gehört, ich wollte jetzt sagen, die Geschlossenheit ist der Begriff nicht so günstig, also vielleicht eher Ganzheit, ne? Also, ja. Also die Geschlossenheit ist ja so in der Dramaturgie so ein Wort, das also von Kürzigkeit, geschlossen auf die Form des Dramas. Aber die Ganzheit ist vielleicht ein nützlicher Begriff, also im Zusammenhang mit Lukács. Also die Geschlossenheit kann man sich nicht vorstellen. Und die Totalität der Welt, also die Totalität ist doch durchaus als Veränderer zu begreifen. hermetisches Ding, sondern es ist doch gerade ein komplexes Kunstwerk oder wie ein Shakespeare-Stück, das unglaubliche sozusagen Belastbarkeit hat für Interpretation und für die Aussichten. Ja? Also dieser komische Satz, also Müller schreibt immer noch unsere Stücke, Shakespeare schreibt immer noch unsere Stücke, Hax, wenn man Shakespeare versteht. Also, was ist das? Das heißt, das sind doch nicht, das sind Leute, oder wir nehmen die französische Klasse, die nun wirklich als geschlossen gilt. Aber so ein Werk von Corneille ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit. Die kann man aufführen. Also ich bin sehr der Meinung, dass man das machen kann und sollte und dass man unglaublich viel beziehen kann. Also von dem, was ist das Neue? Ich würde vielleicht noch mal was sagen, außer jetzt gibt es ja noch was. Ein bisschen in die Richtung von dem, was Lukas jetzt gerade gesagt hat, dass Brecht nicht zu verstehen ist als eben ein Avantgardist, der jetzt nur zersetzt oder sowas. Wobei wahrscheinlich auch die meisten Avantgardisten gar nicht so sehr zu verstehen sind als Leute, die nur zersetzen. Wenn gibt es auch Montage und Konstruktion als wesentliche avantgardistischen Prinzipien. Genau, und zwar am Beispiel wiederum des Lehrstücks. Denn auch da ist das ja nicht so, dass deshalb eingegriffen werden kann in den Zusammenhang des Werkes, weil es keinen Unterschied macht, ob man da jetzt was wegkürzt oder was dazu nimmt oder so etwas. Im Gegenteil sind die Lehrstücke ja eigentlich sehr fest gezimmert. Ja. Und das Interesse an dem Lehrstück ist eben das, nicht, dass man da einfach wie wild dran rumschneidern kann oder so. Das könnte man an allen möglichen Sachen. Sondern es geht darum, in der Veränderung eines bestimmten Aspektes, in diesem Versuchsaufbau, der also sozusagen ein experimenteller ist, ein Element zu verändern, das vielleicht den Ausgang der Konstruktion, der Versuchsanordnung verändert, in einer zweckdienlichen Weise, in einer revolutionären Weise, wie auch immer. Und dass eben die Auswirkungen, die konkreten Auswirkungen dieser Detailveränderung auf den Zusammenhang beobachtet wird. Also insofern sind die Lehrstücke eben auch nicht einfach eine lose Sammlung von irgendwelchen Sachen. Ja, also zum Beispiel, da gehe ich jetzt nicht noch drauf ein, sondern es ist mehr vorzustellen wie ein Mechanismus, ja, wie eine Maschine, an der gearbeitet werden kann und wo Erfahrungen gemacht werden können, wie eben durch bestimmte Eingriffe die Funktion dieses Mechanismus verändert werden kann, das Produkt dieses Mechanismus, wenn man es sozusagen als eine produzierende Maschine auffasst, verändert werden kann und was man vermeiden soll, wenn man nicht einfach diesen Mechanismus zur Funktionslosigkeit verdammen will, also wo dann einfach nichts mehr bei rausspringt oder so. Vielleicht sollten wir die Diskussion auch beenden. Wenn ja, also, ja. Wo hier sozusagen die ersten Leute schon wegbrocken, können wir das ja sozusagen schließen an dieser Stelle. Wir haben hier zwei Gäste hier besorgt, und das heißt, die Diskussion kann hier auch noch dabei fortgesetzt werden. Wann schließt es hier um 10? Das heißt, wir haben ungefähr noch 2 Stunden Zeit, um hier noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei den Podiumsteilnehmern für ihre Beiträge und bedanke mich auch für die Diskussion hier nochmal im Abschluss dieser Tagung. Und dann gibt es noch eine letzte Ankündigung zu machen, nämlich findet morgen Abend in Leier in Neukölln eine Veranstaltung statt, die auch so ein bisschen was zu tun hat mit dem, was heute gesprochen wurde. Es gibt nämlich die Zeitschrift Kunstspektakel und Revolution. Mehrere, die diese Tagung wieder organisiert haben, sind auch an der Redaktion dieser Zeitschrift beteiligt. Und es ist gerade die 5. Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution erschienen. Die wollen wir morgen Abend ab 20 Uhr Leier vorstellen und laden euch auch herzlich dazu ein. Und ansonsten wünsche ich einen guten Nachhauseweg und einen großen Dank an alle.